Dolores Tag ist grau. Denn Helmut Kohl schlägt seine Frau. Kohl schlägt seine Frau. Helmut Kohl schlägt wieder zu. Hannelore ist allein, sie wollte doch nur glücklich sein. Hannelore, niemand hat davon gewusst. Er kneift ihr in die linke Brust. Er ist ein Mann, genau wie wir. Tief in ihm, da steckt ein Tier. Doch nachts hinter verschlossenen Türen riecht seine Frau den Fall zu spüren. Er ist ein Mann, wie ich und du. Und Helmut Kohl schlägt wieder zu. Helmut Kohl schlägt wieder zu.